Dietrich Kittner singt ein Arbeiterlied aus Österreich, das auch in Deutschland, besonders von den Roten Falken, häufig gesungen wurde. Der Internationale Jugendtag der Sozialistischen Jugend 1929 in Wien machte es populär. Wir sind das Bauvolk.